Meine Träume sagen, kann mein Traum auf Erden Wahrheit werden. Herz, du kennst meine Sehnsucht, Herz, du kennst meine Träume, komm, dahin, wo die Liebe wohnt. Ist der Weg auch sehr weit und schwer, sag nichts mehr, ich weiß, dass er sich lohnt. Herz, du kennst meine Sehnsucht, Herz, du kennst meine Träume, komm, zeige mir den Weg zum Glück.